Ich weiß, ich bin schlecht. Ich bin so verdorben. Wenn etwas Gutes an mir ist, ist es nicht an mir, das zu sagen. Diese anderen, sie bedeuteten mir nichts. Ich könnte diese Dinge niemals dir antun. Du bist zu stark, zu gut. Ich werde dich nie verletzen. Lass mich es dir beweisen. Schrei nicht, weine nicht. Deine Welt wird dich loslassen. Ich werde dich nicht belügen. Dein Name aus der Entfernung. Hörst du's? Du sollst genau zuhören. Hier ist er. Du allein, du allein, du allein.